die konnten da gleich mehr damit anfangen als du und ich. Die haben jetzt über 2000 Jahre lang darauf gewartet, dass endlich der von Gott Gesandte hier in diese Welt kommt, der der Einzige ist, der letzten Endes das Loch in deinem und meinem Herzen wirklich füllen kann. Und ich nehme jetzt mal diesen Begriff Opferlamm Gottes einfach mal aufgetrennt Opfer. Das bedeutet schlichtweg, dass Jesus Christus sich selbst für dich geopfert hat. Dass er stellvertretend für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Warum? Weil du und ich nicht so perfekt, gerecht und heilig sind, wie es ein heiliger Gott erfordert. Und Gott in seiner Liebe und Gnade hat es gewusst. Deswegen hat Jesus sich am Kreuz geopfert, ist stellvertretend für dich und mich gestorben. Und wenn du dieses Gnadengeschenk Gottes durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus annimmst, macht man das ganz einfach. Einfach, dass man sagt, Gott, ich merke, bei mir sind die Dinge nicht so, wie sie komplett sein sollten. Ich merke, dass ich immer wieder auch schuldig werde, obwohl ich gar nicht schuldig werden möchte. Und ich nehme aber meine Schuld und trage sie nicht mehr länger mit mir herum, sondern ich nehme sie zu demjenigen, der der Einzige ist, der damit wirklich umgehen kann. Wir hatten vorhin davon gesungen, befreit zu werden. Wirklich das zu Jesus Christus, zu seinem Kreuz zu bringen, unter das Kreuz zu legen und in Jesus Christus durch seinen stellvertretenden Tod Befreiung zu erleben. Und das bedeutet dann auch, dass wenn du das tust oder getan hast, durch diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus, dass Gott dir die Gerechtigkeit von Jesus Christus schenkt und anrechnet. Das heißt, du darfst wissen, wenn Gott mich sieht, bin ich absolut geliebt und wertvoll durch eine Beziehung mit Jesus Christus. Und es ist so wichtig im Alltag, sich immer wieder daran zu erinnern. Da gibt es immer wieder auch gewisse Angriffe, sei es von anderen oder auch gewissen Zweifeln, die du und ich auch manchmal haben, wirklich zu wissen, ich und du, wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist absolut geliebt und wertvoll. Und jetzt der zweite Teil dieses Ausdrucks, Opferlamm Gottes Lamm. Wir sehen das über 2000 Jahre hinweg im Alten Testament. Da wurden immer wieder verschiedene Tiere geopfert, die letzten Endes natürlich nicht die Menschen retten konnten, die nicht den Menschen wirklich Vergebung ihrer Sünde schenken konnte. Das konnte nur letzten Endes das perfekte Lamm, Jesus Christus selber. Und es ist interessant, wenn man sich anschaut in der Tierwelt. Das Lamm ist das einzige Tier, das, wenn es geschlachtet wird, ganz willig und ruhig da liegt. Das sich nicht dagegen wehrt, das auch nicht anfängt, irgendwie rumzuschreien oder sonst was zu machen. Das ist mit ein Grund, warum Jesus Christus bezeichnet wird als das Opferlamm Gottes. Das heißt, Jesus Christus in seiner Demut, aus Liebe zu mir und dir, hat sich in Demut, aber auch in Liebe stellvertretend am Kreuz töten lassen, auf das du und ich Leben haben können. Nicht nur irgendein Leben, natürlich ewiges Leben auch über den Tod hinaus, aber auch schon jetzt im Hier und Jetzt hier in Grünwald und München heute wirklich so richtig Leben in der Fülle. Das Leben, für das du und ich eigentlich geschaffen sind, nämlich mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Und eine Sache, die wir letzte Woche besprochen haben bei einem Bibelkreis mit einigen Männern, das ist etwas, wo das sehr gut verdeutlicht wird. Und zwar haben wir darüber gesprochen, Menschen, die nur einmal geboren werden, sterben zweimal. Menschen, die zweimal geboren werden, sterben nur einmal. Das veranschaulicht genau das, was hier im Text gesagt wird über das Opferlamm Gottes Jesus Christus. Was meine ich damit? Wenn ein Mensch nur einmal geboren wird, dann stirbt er zweimal. Das heißt, nur einmal geboren zu werden, heißt einfach, biologisch, ganz natürlich geboren zu werden. Wie jeder Mensch, sonst wärst du nicht hier. Philipp hat es jetzt im Moment mit den zwei Zwillingen erlebt, die sind einmal geboren worden. Sie sind hier mit ihrem Körper biologisch geboren. Wenn du aber nur einmal geboren wirst und nicht ein zweites Mal, und das zweite Mal geboren zu werden ist, geistlich geboren zu werden, zu erkennen, dass es den lebendigen Gott gibt und dass dieser Gott Jesus Christus ist. Das ist die zweite Geburt, wirklich zu sagen, Herr Jesus Christus, ich habe erkannt oder ich bin dabei zu erkennen, wer du bist und ich gebe dir mein Leben hin. Wenn ein Mensch ein zweites Mal geboren wird, und das ist natürlich letzten Endes ein Gnadengeschenk Gottes, wenn ein Mensch ein zweites Mal, sprich geistlich geboren wird, was heißt es? Die Bibel spricht auch davon, dass plötzlich einem die Augen aufgetan werden und plötzlich erkennt man, es gibt tatsächlich diese geistliche Realität, es gibt tatsächlich diesen Gott Jesus Christus. Wenn jetzt jemand nur einmal biologisch geboren ist, dann stirbt man natürlich irgendwann ganz normal, biologisch, man wird beerdigt, aber man stirbt auch, wenn man nicht diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus gehabt hat hier in diesem Leben, dann spricht die Bibel davon, von einem sogenannten zweiten Tod. Und was das bedeutet ist, die Bibel schreibt sehr deutlich, es wird irgendwann dieser Tag kommen, an dem alle Menschen vor Jesus Christus stehen. Jesus Christus ist der Richter, er liebt uns, aber er ist auch gerecht und heilig. Wenn jemand nicht ein zweites Mal geboren worden ist, nicht seine Sünden, seine Schuld zu Jesus gebracht hat in seinem Leben, dann wird er in der Ewigkeit von Jesus Christus den zweiten Tod zugesprochen bekommen. Das heißt, er wird in der Ewigkeit nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Auf der anderen Seite, wenn ein Mensch hier einmal geboren ist und auch ein zweites Mal wirklich die Augen geöffnet worden sind von Jesus Christus, dann musst du keinerlei Angst haben vor das, was Jesus Christus machen wird am jüngsten Tag. Wenn du vor Jesus Christus stehst, du weißt ganz genau, dass diese Gerechtigkeit Gottes von Jesus dir angerechnet worden ist und du stehst absolut rein gewaschen vor dem lebendigen Gott. Und was wird er dazu sprechen? Er wird dir ewiges Leben in der Fülle mit Gott zusprechen. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt. Was bedeutet es, ein Nachfolger Jesu zu sein? Zunächst mal wissen zu dürfen, durch diese Beziehung mit Jesus Christus bin ich absolut geliebt und wertvoll. Und jetzt der zweite Hauptpunkt. Du bist dann in dieser Beziehung mit Jesus Christus zur Nachfolge Jesu berufen. Du bist zur Nachfolge Jesu berufen. Lasst uns mal den Vers 43 nochmals anschauen. Da heißt es, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Das ist eigentlich ein komischer Ausdruck. Folge mir nach, sagt Jesus zum Philippus. Und was Jesus nicht gemeint hat, ist, dass das irgendetwas ist, was nur an zwei Tagen in der Woche für zwei Stunden gilt. Viele von uns sind ja zu Recht aktiv im Musikverein oder im Sportverein. Das sind alles wunderbare Dinge. Aber Jesus Christus hat einen anderen Anspruch. Er kommt nicht in dein Leben und sagt, weißt du was, es wäre schön, wenn du vielleicht so zweimal in der Woche zwei Stunden ein bisschen an mich denkst und sagst, Jesus, schön, dass es dich gibt. Sondern Jesus Christus hat den Anspruch zu sagen, weißt du was, ich bin tatsächlich derjenige, der hier diese ganze Welt geschaffen hat. Das ganze Universum, du atmest nur, weil Jesus Christus dich geschaffen hat. Du bist heute nur noch hier und atmest, weil Jesus Christus dir heute den Atem schenkt. Wenn Jesus diesen Atem von dir wegnimmt, dann bist du nicht mehr hier. Jesus Christus sagt, ich habe den Anspruch, dass du nicht nur so ein bisschen mit mir unterwegs bist, sondern es geht ihm um eine ganze Lebenshingabe. Und wir sehen das auch oder erahnen das schon in den Versen 37 bis 39. Ich lese die drei Verse nochmals. als die beiden Jünger das hörten, das war gerade mit dem Opferlamm Gottes, das Johannes der Täufer sagt, dieser Jesus ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Das Neue Testament wurde ursprünglich im Griechischen geschrieben. Und wenn man sich das anschaut, im Griechischen dieses Wort, dieser Ausdruck, nachzufolgen, Jesus Christus nachzufolgen, heißt es wörtlich eigentlich zu studieren. Zu studieren. Und was oder wen studiert man denn? Man studiert Jesus Christus. Dass man diesen Jesus Christus besser kennenlernt, deswegen sieht man hier bei diesen beiden Männern, dass sie sich Zeit genommen haben für Jesus. Sie sind mit Jesus mitgegangen. Sie wollten sehen, wo er wohnt, was er denn gemacht hat. Damals war es üblich, dass es immer wieder sogenannte Rabbis gegeben hat, Meister. Und die Schüler, die Nachfolger von Rabbis, die haben nicht nur so ein paar Dinge ab und zu mal gelesen, sondern die haben ganz bewusst sich Zeit genommen, mit diesem Rabbi zu leben. Warum? Um sein Leben zu studieren, um ihn kennenzulernen und dadurch verändert zu werden. Und Jesus ist natürlich der perfekte Rabbi überhaupt. Deswegen, Jesus Christus hat im Alter von 30 Jahren angefangen mit seinem öffentlichen Dienst, zu dem Gott der Vater ihn hier in dieser Welt berufen hat. Und für 3 Jahre lang hat er ganz intensiv Zeit mit seinen 12 Jüngern, seinen 12 Nachfolgern verbracht. Warum? Dass sie wirklich Jesus Christus studieren konnten, ihn wirklich kennenlernen konnten und dann zutiefst verändert worden sind in ihrem Innersten, in ihrem Charakter. Und das Wort Nachfolge oder man kann auch sagen Jüngerschaft, im Englischen heißt es Discipleship oder 12 Disciples. Da steckt das Wort Discipline oder im Deutschen sagt man Disziplin drin. Das ist auch etwas ganz Zentrales beim Thema Jesus Nachfolge, Nachfolge. Was bedeutet es, ein Christ zu sein, nachzufolgen? Mit Disziplin. Das heißt, wenn du in der Gnade Gottes erkannt hast, wer Jesus Christus ist, dann ist es für dich klar, dass dieser Jesus Christus die erste Priorität hat in deinem Leben. Und das macht viele Dinge ganz, ganz einfach. Das heißt, dann ist es klar, wenn man irgendwelche Entscheidungen trifft oder wenn man im Alltag lebt, was ist denn letzten Endes das Fundament? Jesus Christus und sein Wort, die Bibel. Da kann ich immer darauf zurückgehen. Das heißt, man kann so richtig zielstrebig und ganz bewusst leben. Und das führt natürlich zu einer großartigen Tiefe. Ich lese euch mal eine Stelle jetzt aus dem Lukas-Evangelium vor, wo es genau um das Thema Nachfolge, Jesus nachzufolgen geht. Da heißt es in Lukas 9, Vers 23 bis 26. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger, man könnte auch sagen, mein Nachfolger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das heißt einfach zu sagen, weißt du was, Jesus, ich bin nicht die Nummer 1, ich bin nicht der Wichtigste im Universum, du bist der Wichtigste. Und das Erstaunliche ist, dass gerade dadurch du Freiheit und Wert bekommst. Muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen, das heißt manchmal auch manche unangenehme Dinge zu erleben als Christ, und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn, das ist Jesus, nicht stehen, was er meint in der Ewigkeit. Wir ehren seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommen. Das ist etwas, was ich so oft erlebe. Ich habe es in den USA erlebt, ich erlebe es früh mal in München, hier dieser Vers 24. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wenn jemand sagt, weißt du was, es geht nur komplett um mich, alles muss sich um mich drehen, alle müssen nach meiner Pfeife tanzen, das Leben rinnt so richtig wie das Sand. Das ist genau das, was letzten Endes auch andere Menschen wollen. Jemand, der absolut egozentrisch nur auf sich selber schaut und dann aber hier, wer aber sein Leben und meinetwillen verliert, was heißt das hier, der wird es retten, der wird es gewinnen. Der sagt, weißt du was, Jesus Christus, ich habe verstanden, du hast mich geschaffen für eine Beziehung mit dir, aus Liebe, eine ganz tiefe Liebesbeziehung, und ich bin dafür geschaffen, diese Liebe anderen Menschen weiterzugeben, selbstsüchtig andere Menschen zu lieben. Wir schaffen es nicht perfekt, aber alleine das Stückwerk, alleine das etwas den anderen in der Gnade Gottes zu lieben, das ist Leben so, wie Gott es sich gedacht hat, so wie er das Leben eigentlich geschaffen hat. Und dann hier in diesem Vers 26, denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn, das heißt Jesus Christus, nicht stehen. Und es ist sehr gut zu wissen, dass du durch Glaube an Jesus Christus Vergebung hast, dass du Liebe und Gnade erfährst, aber was bedeutet es, ein Nachfolger, ein Jünger Jesu zu sein? Das geht noch darüber hinaus. Das heißt, ein Nachfolger Jesu ist auch jemand, der ganz bewusst sich Zeit nimmt für Jesus Christus, der in der Bibel liest und sich auch diesem Wort Gottes der Bibel unterordnet, der wirklich sagt in der Gnade Gottes, ich will diesem Wort der Bibel Gottes, will ich gehorsam sein in kleinen und großen Dingen. Nicht perfekt, aber ich möchte mich in der Kraft Gottes bemühen. Eine Sache, die ich immer wieder erlebe, ist, wenn Freundschaften den Bach runtergehen, Freundschaften auseinandergehen, wenn Partnerschaften oder Ehen zerbrechen und auseinandergehen. Etwas, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen in dieser Zeit ganz besonders eigensüchtig sind. Dass sie ganz bewusst nur an sich selber denken. Und es sind oft, das hat mich oft bewegt, wenn ich gesehen habe, wie Ehen auseinandergegangen sind oder langjährige Partnerschaften, dass ich gesehen habe, oft sind es gar nicht so die ganz großen Dinge, an die man zunächst denkt. Oft sind es nicht die ganz großen Dinge. Wisst ihr, woran so Beziehungen, Ehen, Partnerschaften oft kaputt gehen? Es sind oft die kleinen alltäglichen Dinge. Was meine ich damit? Dinge wie zum Beispiel, bist du ehrlich in der Partnerschaft und Beziehung? Und ich spreche jetzt nicht davon, perfekt zu sein. Meine Elisabeth, meine Ehefrau, weiß, dass ich manchmal auch nicht vollkommen 100% ehrlich bin, dass ich manchmal irgendwas schöner darstelle, als es ist oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, bist du in der Gnade und der Kraft Gottes ehrlich mit deinem Partner oder deiner Partnerin? Bist du ehrlich? Hörst du zu? Hörst du wirklich zu? Und wieder, meine Elisabeth könnte hier sagen, Steffen, du hörst mir immer wieder nicht zu. So ist es tatsächlich. Hörst du zu? Das sind Dinge, die enorm wichtig sind für Partnerschaften, wirklich Vertrauen, Intimität, Liebe zu haben. Hörst du zu? Bist du geduldig? Nimmst du dir auch die Zeit? Hast du Respekt für die Meinung, die Gedanken deines Partners oder deiner Partnerin? Das sind oft die Dinge, nicht so die ganz, ganz großen Dinge, sondern oft sind die kleinen Dinge. Und diese kleinen Dinge, die aber wichtig sind, von denen schreibt die Bibel sehr, sehr viel. Die Bibel sagt, in der Kraft Gottes, in der Gnade Gottes, versuche viel geduldiger zu sein, als du eigentlich geduldig sein möchtest. Die Bibel sagt, hör dem anderen zu, nimm dem anderen eine Zeit für den anderen. Und das ist genau das Thema Nachfolge Jesu. Natürlich ist es das Evangelium, die Gospelbotschaft, diese frohe Botschaft. Ich bin befreit durch Jesus Christus, meine Sünden sind vergeben. Aber bitte da jetzt nicht stehen bleiben, sondern den Blick auf das Kreuz Jesu, auf die Auferstehung Jesu, weitergehen mit dem Evangelium im Alltag zu leben. Ich habe gesagt, nicht perfekt. Ich scheitere immer wieder und nehme mir nicht so viel Zeit für Elisabeth, wie es gut wäre. Aber in der Gnade Gottes hilft mir Gott, dass ich mir deutlich mehr Zeit für Elisabeth nehme, als ich es manchmal eigentlich möchte. Und es ist wahnsinnig wichtig, in der Gnade Gottes auf die Bibel, das lebendige Wort Gottes zu hören. Und etwas, was ich immer wieder sehe, ist, wenn du dir Zeit nimmst für diesen Jesus Christus, ihn zu studieren, aber auch diese Beziehung mit ihm zu leben, das heißt konkret, zu beten, auch im Alltag in der Bibel zu lesen, im Gottesdienst zu sein. Das ist etwas, wo du Jesus Christus, dem Auferstandenen, begegnest. Weißt du, was dann auch passiert ist, dass du plötzlich viel stärker weißt und es auch in deinen Emotionen und Herz klar ist, du bist von diesem lebendigen, dreieinigen Gott absolut geliebt. Und es ist so wichtig zu wissen, dass du geliebt bist. Und es nicht nur hier im Kopf zu wissen, sondern auch im Herzen und in den Emotionen. Du wirst andere Menschen ganz anders lieben können, wenn du dich tagtäglich mit all dem Stress, den es gibt, wenn du ganz genau weißt, ich bin absolut geliebt. Wenn du von der Liebe Gottes so richtig erfüllt bist und die Liebe Gottes fast überfließt und überquellt, dann kannst du ganz anders mit deinem Partner umgehen, wenn er oder sie mal ungeduldig ist oder was es auch sein mag. Wiederum im Lukas-Evangelium Kapitel 9 sagt Jesus, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er, das heißt, er will ihm nachfolgen. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn, das ist Jesus, hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach, er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Bitte jetzt nicht missverstehen, das heißt nicht, dass man auf keine Beerdigung gehen darf, aber was Jesus Christus hier sagen möchte, ist, dass er einfach sagt, weißt du was, was absolute erste Rangordnung Priorität haben sollte, ist Jesus Christus und das Reich Gottes hier in dieser Welt. Im Vers 46 heißt es dann, komm und überzeuge dich selbst. Andreas, der Jesus Christus jetzt erlebt hat, geht zu seinem Bruder, zum Simon Petrus, der dann der große, wunderbare Petrus ist, der Rock, also der Fels, auf dem Gott seine Kirche baut. Er sagt zum Simon, komm und überzeuge dich selbst. Wörtlich steht er eigentlich da im Griechischen. Komm und sieh. Komm und sieh. Vielleicht ist das alles mit Jesus Christus für dich im Grunde genommen neu, aber was Andreas zu Recht sagt, ist, schau dir mal diesen Jesus an. Erlebe mal den Jesus Christus. Und wo erlebst du ihn? Im Gottesdienst, du erlebst ihn in der Bibel, wenn du redest, dich auf ihn einlässt. Komm und sieh. Und er sagt dann in Vers 41 heißt es, wir haben den gefunden, wir haben diesen Messias, diesen Retter gefunden. Derjenige, um den sich letzten Endes die ganze Weltgeschichte dreht. Und das führt uns zum dritten und letzten Hauptpunkt. Du wirst noch viel Größeres erleben. Das sagt Jesus Christus hier in Vers 50, als er mit dem Nathanael spricht. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Der Nathanael war ganz skeptisch, hat gesagt, was soll denn Gutes aus Nazareth kommen? Aber dann begegnet er diesem Jesus Christus und er merkt, Jesus ist nicht nur irgendein toller Lehrer oder eine tolle Person. Er spürt, dass hier der lebendige Gott vor ihm steht. Und Jesus sagt zu ihm, weil du glaubst, du wirst noch viel Größeres erleben. Und das ist auch für dich und mich wahr, wenn du dich auf Jesus einlässt oder wenn du schon diese Beziehung mit Jesus Christus hast. Wir feiern heute hier den 5. Geburtstag von Gospel Church. Das ist eigentlich, wenn man es in der Größe anschaut, sind 5 Jahre gar nichts. Aber wir dürfen staunen, wie Gott schon so großartige Dinge auch wirklich hier in unserer Mitte getan hat. Wie wirklich Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wirklich Christen geworden sind zum Nachfolgern von Jesus. Und aber auch Menschen, die im Glauben stehen mit Jesus, wie dieser Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes dich und mich verändert. Wirklich auch, dass meine Elisabeth über die Zeit erleben kann, Steffen dreht sich nicht mehr ganz so stark um sich selber, er wird geduldiger und so weiter. Große Dinge, die Gott tut, das heißt nicht immer großes Spektakel. Roland hat vorhin zu Recht gesagt, ein Pastor Andrew Branson sitzt jetzt seit einem Jahr im Gefängnis. Das heißt nicht, dass immer alles total und einfach ist, aber trotzdem tut Gott großartige Dinge. Und es sind geistlich großartige Dinge. Wenn Jesus Christus dich immer mehr befreit von gewissen auch Verhaltensweisen, die wirklich nervig sind und die auch Beziehungen stören oder töten oder was auch immer, das ist eine große Sache. Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Menschen, die sich komplett um sich selber gedreht haben, wenn sie die Befreiung durch Jesus Christus erleben. Ich erinnere mich an Nachbarn und andere Personen, die gesagt haben, was ist denn mit der Person passiert? Was der oder die hat, das möchte ich auch haben. Der oder die war so stolz gewesen. Der oder die hat sich nur um das und jenes gekümmert, aber niemals einen Blick vor den anderen gehabt. Das ist genau etwas, was du mir Jesus Christus schenken kann. Und ich denke an einen jungen Spieler, einen Fußballspieler, der wirklich sehr gut ist im Fußball, der kurz davor steht, seinen Vertrag zu unterschreiben bei einem Bundesliga-Verein. Und stellt euch vor, dass dieser Spieler dorthin kommt und mit dem Trainer spricht und zum Trainer sagt, lieber Trainer, wenn ich jetzt hier unterschreibe, dann musst du mir zusagen. Du musst mir versprechen, dass ich niemals etwas machen muss, was hart ist, was anstrengend ist. Du musst mir versprechen, dass ich niemals irgendwas hier bei dem Verein machen muss, was ich eigentlich gar nicht tue. Was wird ein guter Trainer sagen? Wird der gute Trainer sagen, jawohl, klasse, abgemacht, dir rein. Ein guter Trainer wird sagen, weißt du was? Wenn du ein noch besserer Fußballspieler werden willst, dann muss ich manchmal hart mit dir sein. Das heißt, manchmal muss ich dich noch die extra Runde laufen lassen, damit deine Kondition noch kräftiger, noch stärker ausgebaut ist, damit du noch reifer wirst. Und ich weiß, du und ich haben das nicht so besonders gerne, die extra Runde zu laufen, wenn es anstrengend ist, wenn man eigentlich schon sich hinsetzen will und die Tische gehen will. Aber das ist etwas, das Jesus Christus, auch wenn du an ihn glaubst und eine Beziehung mit ihm hast, auch in deinem und meinem Leben immer wieder auch mal macht. Er macht es ganz zart, ganz sanftmütig, mit sehr viel Feingefühl, aber er möchte nicht, dass du der gleiche bleibst, der du heute bist. Er möchte, dass du anders wirst. Er möchte, dass du heiliger wirst. Er möchte, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Deswegen, Gott lässt ganz gezielt auch Dinge in dein Leben kommen, die nicht immer einfach sind, die du gewünscht hast. Aber es sind gerade diese Dinge, wenn du nicht in Bitterkeit damit umgehst, sondern in dem Vertrauen auf Jesus, die Gott benutzen wird, um bei dir einen gewaltigen Reifungsprozess zu schaffen. Und das ist wirklich dann ein Leben in der Tiefe, in der Fülle, wo eine Liebe ganz anders gelebt wird. Und das absolut Zentrale, um das immer mehr Stück für Stück zu erleben, ist natürlich hier mit Jesus Zeit zu verbringen. Und ich denke, das ist auch das, was wir in Grünwald, in München, Deutschland und auch sonst wo wirklich brauchen, ist dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die Gospel-Botschaft zu hören, zu verstehen, zu leben, aber dann auch ganz natürlich aus Dankbarkeit und Liebe es im Alltag zu leben, erstmal die Bibel zu kennen und in der Kraft Gottes immer mehr das zu tun, was die Bibel sagt. Und wir wollen am 29. Oktober, das ist jetzt 3 Wochen, etwas Neues starten, was wir bisher noch nicht haben bei Gospel Church. Und wir werden manches noch auch besprechen, aber eines ist klar, und zwar wollen wir etwas anbieten, zusammen mit dem Team und Kupsch, der fängt am 1. November an. Der ist ein Theologiestudent, hat gerade seinen Bachelor fertig gemacht, der wird bei uns einige Zeit mitarbeiten. Was wir machen wollen als Angebot, ist ein sogenanntes Bible Training. Und das heißt, wenn du sagst, weißt du was, mindestens Abonnent, komme ich am Sonntag morgens noch früher. Werden wir im Kaminzimmer nebenan, im Gebäude nebenan, etwas anbieten, wo wir ganz gezielt, Tim und ich werden uns abwechseln, immer wieder gewisse Dinge von der Bibel her trainieren. Weil eine Sache, die ich ganz stark erlebe hier in unserer Großstadt, ist, die meisten Menschen hier kennen die Bibel entweder gar nicht oder sehr, sehr wenig. Selbst langjährige Christen erlebe ich oft, wenn irgendetwas kommt, irgendeine komische Lehre. Und es gibt übrigens komische Lehren hier in München. Auch von Gemeinden, die sich als christlich bezeichnen, gibt es ganz komische Sachen. Und die Leute sind wie so eine Welle im Sturm hin und her getrieben, weil sie es einfach schlichtweg nicht wissen. Weil sie die Bibel, das Wort Gottes, nicht gut genug kennen. Wir hatten im Juli einige Gespräche mit unserem sogenannten Strategieteam und haben gesagt, okay, wie kann das ja einfach im Alltag noch normaler werden, dass wir uns, selbst wenn es nur 10 Minuten sind, aber wenigstens 10 Minuten in der Bibel ein Kapitel zu lesen, um diesen Jesus mehr zu studieren, besser kennenzulernen, aber von ihm in unserem Charakter wirklich zutiefst verändert zu werden. Und das heißt, das, was wir sonntags machen, das soll losgehen um 9.30 Uhr bis 10.10 Uhr im Kaminzimmer. Und wir werden das benutzen, was ich vorher einfach aufgeschrieben habe. Für jede Woche wird es einen sogenannten Leseplan geben. Wer möchte, ist eingeladen. Man muss das nicht machen, aber wer mitmachen möchte, ist dazu eingeladen, dass wir mindestens ein Kapitel in der Bibel haben. Wir fangen einfach am Anfang der Bibel an. Erstes Buch Mose, ganz am Anfang. Das Ziel ist dann so im Durchlauf Stück für Stück so die ganz zentralen Sachen in der Bibel erstmal gut kennenzulernen. Das heißt, mindestens pro Tag ein Kapitel lesen, manchmal sind es vielleicht auch zwei. Und dann werden wir an dem Sonntag beim Bibeltraining, werden wir darüber unterrichten, aber auch ins Gespräch kommen. Da kann man auch Fragen stellen, sagen, hey, was soll das, das verstehe ich überhaupt nicht und so weiter. Das heißt, wir starten das am 29. Oktober. Das ist übrigens vom Zeitlichen, und das hat Gott jetzt so geschenkt, genau der Termin, an dem vor 500 Jahren die Reformation begonnen hat. Was er letztendlich auch ein ganz großer Fokus hatte, zurück zum Wort Gottes, Gott besser kennenlernen. Und damit verbunden ist es so, dass wir auch etwas starten wollen, was wir schon viel länger eigentlich haben wollen. Das ist einen sogenannten Konfirmandenunterricht zu haben, für die Jugendlichen, die das wünschen, und zwar ab der 8. Klasse, also ab Alter 13, ab der 8. Klasse, wer es möchte. Und wir müssen noch mit den Jugendlichen reden, ob die das zusammen machen wollen mit den anderen, dieses Bibeltraining, oder ob wir einen anderen Termin finden, auch unter der Woche. Aber es geht einfach letzten Endes darum, wirklich tiefer ins Wort Gottes reinzugehen und dann ganz anders diesen Jesus Christus zu kennen und, ich sage euch, im Alltag ganz anders gewappnet zu sein für die Herausforderungen, die kommen. Das sind auch die Dinge, gerade das Wort Gottes und auch das Gebet, was die Bibel so deutlich macht, die wirklich Veränderungen in deinem und meinem Leben schenken, aber auch geistlich hier zu ganz anderen Aufbrüchen führen. Und neben dem Bibeltraining Sonntag morgens, wenn du Zeit hast, wenn es dir wichtig ist, möchte ich euch auch Mut machen. Wir haben ja ein Gebetstreffen, das haben wir hier alle zwei Wochen, Mittwochabends bei Andreas und Emil Kauber, das ist hier in der Rotzkopfstraße 18a, alle zwei Wochen, steht auch im Gottesdienstheft, und dann auch Donnerstagabends alle zwei Wochen in der Innenstadt bei Tim und Lori Tommy, wird es auch nächsten Donnerstag sein. Ich möchte euch einladen, zu sehen, welche größeren Dinge Gott vorhat, in deinem persönlichen Leben, aber auch im Leben von den Menschen hier in München, aber auch in Deutschland, Menschen, die wirklich wertvoll sind und die wir in der Gnade Gottes lieben wollen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du uns das so schön zeigst, dass ein Nachfolger Jesu wirklich wissen darf, dass er absolut geliebt und wertvoll ist, aber dass er oder sie auch wirklich zur Nachfolge berufen ist. Wirklich dein Wort kennenzulernen und der Gnade Gottes, deinem Wort immer mehr gehorsam zu werden und dann auch zu erleben, wie Leben gelingt, wie Leben auch aufblüht. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für diese Zusage, in deiner Kraft des Heiligen Geistes noch viel Größeres zu erleben in unserem eigenen Leben, aber auch Dinge, die du tun willst, auch in unserer Gesellschaft und in dieser Stadt. Hab du vielen Dank dafür. Amen.